Das Nationale Erinnerungskomitee für Genossen Kim Jong-il wurde am 26. November in der Hauptstadt von Dänemark, Kopenhagen, gegründet. Das Komitee beschloss, zum 5. Todestag des Genossen Kim Jong-il die politischen, kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung seines edlen und revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste zu organisieren. Und am 29. November wurde das malaysische Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il gebildet.